Manchmal hab ich meine Vision sicher im Ziel, sicher im Leben, aber das Ziel, wo soll es wohnen? Wer kann mir Antwort geben? Reißt mich mein Schmerz quälend entzwei? Wer außer dir hört den Schrei? Du weißt, wer ich bin. Nimm mich, wie ich bin. Sieh meinen Blick und dann erzähl mir, was du drin siehst, was dich bewegt. Nun sieh nur das Glück und es erzählt dir nie, wird uns lieb.